Eines Tages, nicht lange nach Chucks erstem Durchbruch, stand Johnny Smith im Badezimmer des Gästehauses und strich mit seinem Noralco über seine Wangen. Wenn er sich heutzutage in Großaufnahme im Spiegel sah, erfüllte ihn das stets mit Ungeduld, als würde er statt sich selbst einen älteren Bruder ansehen. Tiefe, horizontale Linien hatten sich in seine Stirn eingegraben, zwei weitere säumten seinen Mund. Am seltsamsten, da war diese weiße Strähne, und sein Haar fing an, grau zu werden, das schien beinahe über Nacht angefangen zu haben. Er schaltete den Rasierapparat aus und ging in das kombinierte Küchenwohnzimmer. Von Luxus umgeben, dachte er und lächelte ein wenig. Es kam ihm wieder natürlicher vor zu lächeln. Er schaltete den Fernseher ein, holte sich eine Pepsi aus dem Kühlschrank und setzte sich, um die Nachrichten anzusehen. Roger Chatsworth sollte heute Abend wieder zurückkommen, und morgen würde Johnny das außergewöhnliche Vergnügen haben, ihm zu sagen, dass sein Sohn anfing, echte Fortschritte zu machen. Johnny hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, etwa alle zwei Wochen nach seinem eigenen Vater zu sehen. Er freute sich über Johnnys neue Stelle und hörte interessiert zu, wenn Johnny ihm vom Haus der Chatsworths im ruhigen College-Städtchen Durham erzählte und von Chucks Problem. Johnny seinerseits hörte zu, wenn sein Vater ihm von der Gratisarbeit erzählte, die er an Charlene Mackenzies Haus im benachbarten New Gloucester ausführte. »Ihr Mann war ein verteufelt guter Arzt, aber kein nennenswerter Handwerker«, sagte Herb. Charlene und Vera waren Freundinnen gewesen, bevor Veras zunehmende Beschäftigung mit den absonderlichen Auswüchsen des Fundamentalismus angefangen hatte. Das hatte sie auseinandergebracht. Ihr Mann, ein Allgemeinmediziner, war 1973 an einem Herzanfall gestorben. »Das Haus fiel der Frau praktisch über dem Kopf zusammen«, sagte Herb. »War das Mindeste, das ich tun konnte. Ich fahre samstags hin und sie macht mir ein Abendessen, bevor ich wieder heimfahre. Ich muss gestehen, Johnny, sie kocht besser als du.« »Sieht auch besser aus«, sagte Johnny dreist. »Klar, sie ist eine gut aussehende Frau. Aber so ist das doch nicht, Johnny. Deine Mutter ist noch kein Jahr im Grab.« Aber Johnny argwöhnte, dass es insgeheim vielleicht doch so war, und insgeheim hätte er nicht erfreuter sein können. Die Vorstellung gefiel ihm nicht, dass sein Vater allein alt werden konnte. Auf dem Bildschirm präsentierte Walter Cronkite die Abendnachrichten. Inzwischen waren der Vorwahlkampf beendet und die Parteiversammlung nur noch Wochen entfernt, und es sah aus, als hätte Jimmy Carter die Nominierung der Demokraten in der Tasche. Ford lag mit Ronald Reagan, dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien und Ex-Gastgeber von GE Theater, im Clinch um seine politische Zukunft. Es war nahe daran, dass die Reporter individuelle Favoriten benannten, und in einem ihrer unregelmäßigen Briefe schrieb Sarah Hazlett: »Walt drückt die Daumen und Zehen, dass Ford es schafft. Als Kandidat für den Senat denkt er bereits darüber nach, welche Eisen er hier oben im Feuer hat, und er sagt, dass Reagan zumindest in Maine auf keinen rechnen kann.« Während er als Koch in Kittery gearbeitet hatte, hatte Johnny es sich zur Angewohnheit gemacht, nach Dover oder Portsmouth oder einer Anzahl weiterer Kleinstädte in New Hampshire zu fahren, und zwar mehrmals die Woche. Alle Kandidaten für die Präsidentschaft waren unterwegs, und es war eine einmalige Gelegenheit, sie sich aus der Nähe anzusehen, ohne die umfangreichen Schutzmaßnahmen, die sie später umgeben mochten, wenn sie die Macht hatten. Es wurde zu einer Art Hobby, wenngleich eines, dem er wenig Zeit widmen konnte. Wenn der Vorwahlkampf in New Hampshire vorbei war, würden die Kandidaten nach Florida gehen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Und selbstverständlich würde eine Anzahl davon ihre Hoffnungen zwischen Portsmouth und Keene begraben. Johnny, der noch nie ein politischer Mensch gewesen war, ausgenommen zu Zeiten der Ära Vietnam, wurde, während er von den Castle Rock-Ereignissen genas, zum aufmerksamen Beobachter der Politiker, und seine spezielle Begabung, Fähigkeit, wie immer man es nennen wollte, spielte auch eine Rolle dabei. Er schüttelte Morris Udall und Henry Jackson die Hände, Fred Harris schlug ihm auf den Rücken, Ronald Reagan gab ihm den raschen und einstudierten Handschlag eines Politikers und sagte: »Gehen Sie zur Urne und helfen Sie uns, wenn Sie können.« Johnny hatte hinreichend zustimmend genickt, da er keinen Sinn darin gesehen hatte, Mr. Reagan von der irrigen Überzeugung abzubringen, dass er in New Hampshire eine große Gefolgschaft hätte. Direkt hinter dem Eingang der monströsen Newington Mall hatte er fast 15 Minuten lang mit Sarge Shriver geplaudert. Shriver, der sein Haar frisch geschnitten hatte und nach Aftershave und möglicherweise Verzweiflung roch, war in Begleitung eines einzelnen Helfers gewesen, dessen Taschen voller Flugblätter gewesen waren, und eines Geheimdienstmannes, der vergebens seine Akne gekratzt hatte. Shriver hatte unangemessen erfreut ausgesehen, erkannt worden zu sein. Eine oder zwei Minuten bevor Johnny auf Wiedersehen sagte, war ein Kandidat auf der Suche nach einem örtlichen Büro vorbeigekommen und hatte Shriver gebeten, seine Nominierungspapiere zu unterschreiben. Shriver hatte sanft gelächelt. Johnny hatte an allen etwas gespürt, aber wenig Konkretes. Es war, als hätten sie das Berühren zu einer so rituellen Handlung gemacht, dass ihr wahres Selbst unter einer dicken Schicht Klarlack verborgen war. Wenngleich er die meisten sah, mit Ausnahme von Präsident Ford, hatte Johnny nur ein einziges Mal einen elektrisierenden Schlag verspürt, den er mit Eileen McGone in Verbindung brachte und auf eine völlig andere Art auch mit Frank Dodd. Es war 7:15 am Morgen gewesen. Johnny war mit seinem alten Plymouth nach Manchester gefahren. Er hatte von gestern Abend 22 Uhr bis heute Morgen 6 Uhr gearbeitet. Er war müde, aber die stille Winterdämmerung war so schön, dass er sie nicht verschlafen wollte. Und ihm gefiel Manchester, Manchester mit seinen engen Straßen und von der Zeit angenagten Backsteinhäusern sowie den gotischen Webereien, welche wie viktorianische Rosenkränze am Flussufer aufgereiht waren. An diesem Morgen hatte er nicht auf bewusste Weise Politiker gejagt, er hatte gedacht, er würde einfach eine Weile durch die Straßen fahren, bis sie zu überfüllt wurden, bis der kalte und stumme Bann des Februars gebrochen war, und dann nach Kittery zurückkehren und eine Mütze voll Schlaf nachholen. Er bog um eine Ecke, und da standen 3 Limousinen ohne Kennzeichen im Halteverbot vor einer Schuhfabrik. Am Tor im Zaun stand Jimmy Carter und schüttelte den Männern und Frauen, die zur Schicht gingen, die Hände. Sie hatten Brotdosen oder Papiertüten bei sich, atmeten weiße Wolken aus, waren in warme Kleidung gehüllt, ihre Gesichter schliefen noch. Carter hatte für jeden ein paar Worte übrig. Sein Grinsen, das damals noch nicht so häufig veröffentlicht worden war wie später, war unermüdlich und frisch, seine Nase war rot vor Kälte. Johnny parkte einen halben Block entfernt und ging zu Fuß zum Fabriktor. Seine Schuhe knirschten und quietschten auf dem festgetretenen Schnee. Der Leibwächter Carters nahm ihn kurz in Augenschein und wandte sich dann ab, schien es. »Ich stimme für jeden, der für Steuersenkungen ist«, sagte ein Mann im alten Skiparker. An einem Ärmel hatte der Parker Spuren, die wie von Batteriesäure aussahen. »Die gottverdammten Steuern machen mich fertig, und das ist kein Witz.« »Nun, wir werden uns darum kümmern«, sagte Carter. »Uns die Steuersituation zu vergegenwärtigen, wird unsere Hauptaufgabe sein, wenn ich ins Weiße Haus komme.« Seine Stimme hatte eine leutselige Selbstsicherheit, die Johnny auffiel und ihn mit Unbehagen erfüllte. Carters strahlende und beinahe erstaunlich blauen Augen sahen Johnny an. »Hi«, sagte er. »Hallo, Mr. Carter«, sagte Johnny. »Ich arbeite nicht hier, ich bin vorbeigefahren und hab Sie gesehen.« »Nun, ich bin froh, dass Sie angehalten haben. Ich bewerbe mich um das Amt des Präsidenten.« »Ich weiß.« Carter streckte die Hand aus, Johnny schüttelte sie. Carter begann, »Ich hoffe, Sie...« und verstummte. Die Wahrnehmung kam, eine plötzliche, starke Eingebung, als würde man mit den Fingern in eine Steckdose fassen. Carter riss die Augen auf. Er und Johnny schienen sich sehr lange anzusehen. Das gefiel dem Leibwächter nicht. Er kam auf Carter zu und plötzlich knöpfte er den Mantel auf. Irgendwo hinter ihnen, 1 Million Meilen hinter ihnen, heulte die 7-Uhr-Sirene der Fabrik einen einzigen langen Ton in den klirrenden blauen Morgen. Johnny ließ Carters Hand los, aber die beiden sahen sich immer noch an. »Was zum Teufel war das?« fragte Carter sehr leise. »Sie müssen wahrscheinlich noch anderswohin, nicht?« sagte der Leibwächter plötzlich. Er legte eine Hand auf Johnnys Schulter. Es war eine sehr große Hand. »Ganz bestimmt.« »Schon gut«, sagte Carter. »Sie werden Präsident werden«, sagte Johnny. Die Hand des Mannes lag immer noch auf Johnnys Schulter. Sie lag nicht mehr so schwer, aber sie war noch da. Dem Leibwächter gefielen Augen. Seine Augen nicht. Er dachte, es waren Attentäteraugen, Psychopathenaugen, kalte und seltsame Augen, und wenn dieser Bursche auch nur eine Hand in die Tasche steckte, auch wenn er nur den Eindruck erweckte, als würde er es tun, würde er ihn niederschießen? Hinter der sekundenbruchteilschnellen Einschätzung der Situation durch den Leibwächter verlief eine einfachere, irre Litanei von Gedanken. Laurel, Maryland, Laurel, Maryland, Laurel, Maryland, Laurel. »Ja«, sagte Carter. »Es wird knapper werden, als jeder denkt, knapper als Sie denken, aber Sie werden gewinnen. Er wird sich selbst schlagen, Polen, Polen wird ihn schlagen.« Carter sah ihn nur sanft lächelnd an. »Sie haben eine Tochter. Sie wird eine öffentliche Schule in Washington besuchen. Sie wird... Aber es war in der toten Zone. Ich glaube, es ist eine Schule, die nach einem befreiten Sklaven benannt wurde.« »Kumpel, ich möchte, dass Sie verschwinden«, sagte der Leibwächter. Carter sah ihn an und der Leibwächter verstummte. »Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen«, sagte Carter. »Ein wenig beunruhigend, aber ein Vergnügen.« Plötzlich war Johnny wieder er selbst. Es war vorbei. Er merkte, dass seine Ohren kalt geworden waren und er aufs Klo musste. »Einen schönen guten Morgen«, hatte er emotionslos gesagt. »Ja, Ihnen auch.« Er war zu seinem Wagen zurückgegangen, wobei er sich ständig des Blicks von dem Leibwächter bewusst gewesen war. Er fuhr nachdenklich heim. Wenig später hatte Carter seinen Wahlkampf in New Hampshire beendet und ging nach Florida. Walter Cronkite war mit den Politikern fertig und wandte sich dem Bürgerkrieg im Libanon zu. Johnny stand auf und füllte sich das Glas mit Pepsi nach. Er hob das Glas in Richtung Fernseher. »Auf deine Gesundheit, Walt. Auf die drei Ts. Tod, Tragödien, Terror. Wo wären wir ohne sie?« Es klopfte an der Tür. »Herein«, rief Johnny und rechnete damit, dass es Chuck war, möglicherweise mit einer Einladung ins Drive-In in Somersworth. Aber es war nicht Chuck, es war Chucks Vater. »Hi, Johnny«, sagte er. Er trug verwaschene Jeans und ein altes Baumwollhemd über der Hose. »Darf ich reinkommen?« »Na klar, ich dachte, Sie würden erst später zurückkommen.« »Nun, Shelley hat mich angerufen.« Shelley war seine Frau. Roger kam herein und machte die Tür zu. Chuck war bei ihr, ist in Tränen ausgebrochen wie ein kleines Kind. Er hat ihr gesagt, dass sie es schaffen, Johnny. Er sagte, er glaube, dass alles gut werden wird. Johnny stellte das Glas hin. Ah, wir haben da unsere Tricks, sagte er. Na, Chuck hat mich am Flughafen abgeholt. Ich habe ihn nicht mehr so glücklich gesehen, seit er 10, 11 Jahre alt war. Als ich ihm die 22er gab, auf die er 5 Jahre lang gewartet hatte. Er hat mir einen Artikel aus der Zeitung vorgelesen. Die Verbesserung ist beinahe unheimlich. Ich bin hergekommen, um Ihnen zu danken. Danken Sie Chuck, sagte Johnny. Er ist ein anpassungsfähiger Junge. Vieles ist ganz einfach positive Konditionierung. Er ist zu der festen psychologischen Überzeugung gekommen, dass er es kann. Und nun geht es. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Roger setzte sich. Er sagt, Sie bringen ihm bei, es zu umgehen. Johnny lächelte. Ja, könnte man sagen. Wird er die Prüfungen machen können? Ich weiß es nicht. Es würde mir nicht gefallen, wenn er es versucht und verliert. Diese Prüfungen sind eine harte Stresssituation. Wenn er in den Prüfungssaal geht, das Formular in einer und einen IBM-Kugelschreiber in der anderen Hand und er hat einen Aussetzer, dann wird das ein echter Rückschlag für ihn sein. Haben Sie mal daran gedacht, ihn ein Jahr auf eine gute private Vorbereitungsschule zu schicken? Zum Beispiel die Pittsfield Academy? Wir haben es uns überlegt. Aber offen gesagt, ich habe es immer so gesehen, als würde man damit das Unabänderliche nur hinausschieben. Das ist eines der Dinge, die Chuck Probleme machen. Das Gefühl, dass er in einer Alles-oder-Nichts-Situation ist. Ich habe Chuck nie gedrängt. Nicht absichtlich, das weiß ich. Er auch. Andererseits sind Sie ein reicher und erfolgreicher Mann, der das College summa cum laude abgeschlossen hat. Ich glaube, Chuck hat ein bisschen das Gefühl, als würde er nach Hank Aaron streben. Dagegen kann ich nichts tun, Johnny. Ich glaube, ein Jahr in einer Privatschule, nachdem er das Seniorjahr beendet hat, fern von zu Hause, könnte ihm helfen, die Dinge in die richtige Perspektive zu versetzen. Und er möchte im nächsten Sommer in einer ihrer Fabriken arbeiten. Wenn er mein Junge und es meine Fabrik wären, dann würde ich ihn lassen. Das will Chuck? Wieso hat er mir das nie gesagt? Weil Sie nicht von ihm denken sollten, er würde Arsch kriechen, sagte Johnny. Hat er Ihnen das gesagt? Ja. Er möchte es tun, weil er glaubt, dass ihm praktische Erfahrungen später nützlich sein werden. Der Junge möchte in Ihre Fußstapfen treten, Mr. Chatsworth. Und Sie haben wirklich große hinterlassen. Das hat auch viel mit seiner Leseblockade zu tun. Er hat Minderwertigkeitskomplexe. In gewissem Sinne hatte er gelogen. Chuck hatte diese Dinge nur angedeutet, hatte einige sogar verstohlen ausgesprochen, aber niemals so direkt, wie er Roger Chatsworth Glauben gemacht hatte. Wenigstens nicht mündlich. Aber Johnny hatte ihn ab und zu berührt und er hatte diesbezügliche Signale empfangen. Er hatte die Bilder in Chucks Brieftasche durchgesehen und wusste, wie Chuck über seinen Vater dachte. Es gab Dinge, die er diesem freundlichen, aber recht distanzierten Mann, der ihm gegenüber saß, niemals sagen konnte. Chuck verehrte den Boden, über den sein Vater schritt. Unter seinem leichtfertigen Äußeren, ein Äußeres, das dem von Roger sehr ähnlich war, wurde der Junge von der inneren Überzeugung aufgefressen, dass er es niemals mit ihm aufnehmen konnte. Sein Vater hatte aus einem Anteil von 10% an einer schlecht gehenden Wollfabrik ein Textilimperium in Neuengland aufgebaut. Er glaubte, die Liebe seines Vaters würde von seiner Fähigkeit abhängen, eben solche Berge zu versetzen, sportlich zu sein, ein gutes College zu besuchen, zu lesen. »Wie sicher sind Sie diesbezüglich?« fragte Roger. »Ich bin ziemlich sicher. Aber es wäre mir recht, wenn Sie diese Unterhaltung Chuck gegenüber nie erwähnen würden. Ich erzähle Ihnen hier seine tiefsten Geheimnisse.« »Und das entspricht mehr der Wahrheit, als du jemals erfahren wirst.« »Gut. Chuck, seine Mutter und ich werden uns über die Sache mit der Privatschule unterhalten. Bis dahin, nehmen Sie einmal dies hier.« Er holte einen weißen Umschlag aus der Tasche und gab ihn Johnny. »Was ist das?« »Öffnen Sie und sehen Sie nach.« Johnny öffnete. In dem Umschlag war ein Verrechnungsscheck über $500. »Oh, hey, das kann ich nicht annehmen.« »Das können Sie und das werden Sie. Ich habe Ihnen einen Bonus versprochen, wenn Sie Erfolg haben sollten, und ich halte meine Versprechen. Sie bekommen noch einen, wenn Sie gehen.« »Wirklich, Mr. Chatsworth, ich habe nur Psst. Ich will Ihnen mal was sagen, Johnny.« Er lächelte ein eigentümliches, kleines Lächeln, und Johnny war plötzlich, als könnte er hinter die freundliche Fassade des Mannes sehen, der dies alles gemacht hatte. Das Haus, das Grundstück, den Pool, die Fabriken. Und natürlich die Lesephobie seines Sohnes, die man wahrscheinlich als hysterische Neurose einstufen konnte. »Ich bin der festen Überzeugung, dass 95% der Menschen auf der Erde einfach gleichgültige Masse sind. 1% sind Heilige, 1% sind Arschlöcher. Die anderen 3% sind die Leute, die das machen, was sie sagen. Ich gehöre zu diesen 3% und Sie ebenfalls. Sie haben das Geld verdient. Ich habe Leute in meinen Firmen, die tragen $11,000 jährlich nach Hause und tun dafür nicht viel mehr, als an ihren Pimmeln herumzuspielen. Aber ich spaße nicht. Ich bin ein Mann von Welt und das bedeutet, ich verstehe, was die Welt antreibt. Der Treibstoff ist ein Teil Superbenzin und 9 Teile reinster Bockmist. Sie gehören zum Super. Also nehmen Sie das Geld und beim nächsten Mal versuchen Sie, sich selbst ein wenig höher einzustufen. Also gut, sagte Johnny. Ich kann es gut gebrauchen. Diesbezüglich will ich Sie nicht anlügen. Ah, Krankenhausrechnungen? Johnny sah Roger Chatsworth an und kniff die Augen zusammen. »Ich weiß alles über Sie«, sagte Roger. »Dachten Sie, ich würde nicht über den Burschen Erkundigungen einziehen, der meinen Sohn unterrichtet?« »Sie wissen von, Sie sind angeblich ein Hellseher. Sie haben mitgeholfen, einen Mordfall in Maine aufzuklären. Das steht jedenfalls in den Zeitungen. Sie sollten letzten Januar anfangen zu unterrichten, aber man hat Sie fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, als Ihr Name in den Zeitungen auftauchte.« »Das wussten Sie? Wie lange?« »Bevor Sie hier eingezogen sind.« »Und Sie haben mich trotzdem eingestellt?« Oh, »ich wollte einen Hauslehrer, nicht? Sie machten den Eindruck, als könnten Sie es schaffen. Ich glaube, ich habe Sie exzellent eingeschätzt, als ich Sie in meine Dienste genommen habe.« »Nun, danke«, sagte Johnny. Seine Stimme war heiser. »Ich sagte doch, Sie müssen sich nicht bedanken.« Während sie sich unterhielten, hatte Walter Cronkite die wichtigen Nachrichten des Tages erledigt und sich nun zu den Mann-von-Hund-gebissen-Geschichten gewandt, wie sie manchmal am Ende der Nachrichten auftauchten. Er sagte gerade, die Wähler im westlichen New Hampshire haben dieses Jahr einen unabhängigen Kandidaten im dritten Bezirk. »Nun, das Geld kommt gerade recht«, sagte Johnny. »Das ist, Psst, ich möchte das hören.« Chatsworth beugte sich nach vorne, seine Hände baumelten zwischen den Knien hinab, er hatte ein freundlich erwartungsvolles Lächeln auf dem Gesicht. Johnny drehte sich zum Fernseher. »Stilson«, sagte Cronkite, »dieser 43-jährige Versicherungsvertreter und Makler läuft ganz sicher eines der exzentrischsten Rennen des Wahljahres 1976, aber sowohl der Kandidat der Republikaner im dritten Bezirk Harrison Fisher als auch der demokratische Gegenspieler David Bowes bekommen es mit der Angst, denn laut Umfrage hat Stilson einen beruhigenden Vorsprung. George Herman hat sich dort umgesehen.« »Wer ist Stilson?«, fragte Johnny. Chatsworth lachte. »Den Kerl müssten Sie mal sehen, Johnny. Er ist so verrückt wie eine Ratte im Abflussrohr. Aber ich glaube, die guten Wähler des dritten Bezirks werden ihn in diesem November nach Washington schicken, wenn er nicht gerade mit Schaum vor dem Mund zu Boden stürzt, was ich nicht unbedingt ausschließen würde.« Nun war auf dem Bildschirm das Bild eines netten jungen Mannes im weißen Hemd mit offenem Kragen. Er sprach von einer Plattform auf einem Supermarktparkplatz zu einer kleinen Menge herunter. Der junge Mann ermahnte die Menge. Die Menge sah nicht gerade gebannt aus. Darüber George Hermans Stimme. »Das ist David Bowes, der Kandidat der Demokraten. Das Opferlamm, sagen manche, für den Sitz des dritten Bezirks in New Hampshire. Bowes war auf einen schweren Kampf vorbereitet, denn der dritte Bezirk hatte noch nie demokratisch gewählt, nicht einmal während der großen LBJ-Blitzkampagne von 1964. Aber er sah seinen Konkurrenten in diesem Mann.« Nun zeigte der Bildschirm einen etwa 65-jährigen Mann. Er sprach anlässlich eines üppigen Sponsorenessens. Die Menge hatte das plumpe, rechtschaffene und leicht überhebliche Aussehen, welches ausschließlich Geschäftsleuten vorbehalten zu sein scheint, die der GOP angehören. Der Redner hatte eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Edward Gurney aus Florida, wenngleich er nicht Gurneys schlanken, kräftigen Körperbau hatte. »Das ist Harrison Fisher«, sagte Herman. »Die Wähler des dritten Bezirks haben ihn seit 1960 jedes zweite Jahr nach Washington geschickt. Er ist ein mächtiger Mann im Repräsentantenhaus, sitzt in 5 Komitees und ist Vorsitzender des Hauskomitees für Parks und Wasserstraßen. Man ging davon aus, dass er den jungen David Bowes mühelos schlagen würde. Aber weder Fisher noch Bowes rechneten mit dem Joker im Spiel. Diesem Joker.« Das Bild wechselte. »Heiliger Himmel«, sagte Johnny. Neben ihm brüllte Chatsworth vor Lachen und schlug sich auf die Schenkel. »Sehen Sie sich den an, können Sie das glauben?« Hier war keine gelangweilte Supermarktbesucherschar versammelt und es war auch keine behagliche Wohltätigkeitsveranstaltung im Granite State Room des Portsmouth Hilton. Greg Stilson stand auf einer Plattform in Ridgway, seiner Heimatstadt. Hinter ihm ragte die Statue eines Soldaten der Union auf, der sein Gewehr in der Hand und das Barett über die Augen geschoben hatte. Die Straße war gesperrt und voll von wild kreischenden Menschen, vornehmlich jungen Menschen. Stilson trug verblichene Jeans und ein Armeehemd mit zwei Taschen. Auf einer war »Give Peace a Chance« eingestickt, auf der anderen »Mom's Apple Pie«. Auf dem Kopf hatte er einen Bauarbeiterhelm, den er in einem arroganten, kühnen Winkel aufhatte und an dessen Stirnseite ein Öko-Aufkleber, eine grüne amerikanische Flagge, prangte. Neben ihm stand eine Art Edelstahlwägelchen. Aus dem Lautsprecherpaar drang die Stimme von John Denver, der »Thank God I'm a Country Boy« sang. »Was ist das für ein Wagen?« fragte Johnny. »Werden Sie schon noch sehen«, sagte Roger mit einem immer noch breiten Grinsen. Herman sagte, »Dieser Joker ist Gregory Amos Stilson, 43, ehemaliger Vertreter der Truthway Bibelgesellschaft Amerikas, ehemaliger Anstreicher und in Oklahoma, wo er aufgewachsen ist, sogar Regenmacher.« »Regenmacher«, sagte Johnny fassungslos. »Oh, das gehört zu seinen üblichen Scherzen«, sagte Roger. »Wenn er gewählt wird, werden wir Regen haben, wann immer wir ihn brauchen.« George Herman fuhr fort, »Stilsons Programm ist, nun, erfrischend.« John Denver beendete sein Lied mit einem Schrei, der einen antwortenden Schrei der Menge auslöste. Dann fing Stilson an zu sprechen, seine Stimme dröhnte aus den Verstärkern. Seine Lautsprecheranlage immerhin war makellos, man hörte kaum Verzerrungen. Seine Stimme machte Johnny ein wenig unbehaglich. Der Mann hatte die hohe, aufpeitschende Sing-Sang-Stimme eines Erweckungspredigers. Man konnte feine Speicheltröpfchen von seinen Lippen fliegen sehen, wenn er sprach. »Was werden wir in Washington machen? Warum wollen wir nach Washington?« brüllte Stilson. »Wie sieht unser Programm aus? Unser Programm hat 5 Säulen, Freunde und Nachbarn, 5 solide Säulen. Und wie sehen die aus? Das will ich Ihnen gleich sagen. Erste Säule, schmeißt die Penner raus!« Ein gewaltiges Brüllen der Zustimmung stieg von der Menge auf. Jemand warf Hände voll Konfetti in die Luft, jemand anders schrie »Juhu!« Stilson beugte sich über sein Podium. »Wollen Sie wissen, warum ich diesen Helm trage, Freunde und Nachbarn? Ich will es Ihnen sagen. Ich trage ihn, weil ich, wenn Sie mich nach Washington geschickt haben, wie ein Rambock zwischen Sie hineinfahren werde. Genauso!« Dann stürmte er vor Johnnys fassungslosen Augen mit gesenktem Kopf über die Bühne wie ein Bulle und stieß dabei ein schrilles Kriegsgeheul aus. Roger Chatsworth löste sich schlichtweg in Gelächter auf und versank in seinem Sessel. Die Menge raste. Stilson stapfte wieder zum Podium, nahm den Helm ab und warf ihn ins Publikum. Sofort entbrannte ein wilder Kampf um seinen Besitz. »Zweite Säule«, schrillte Stilson ins Mikrofon, »wir werden jeden in der Regierung hinauswerfen, vom Höchsten bis zum Niedersten, der seine Zeit mit jemandem im Bett verbringt, der nicht seine Frau ist. Wenn Sie schon herumvögeln wollen, dann aber gefälligst nicht in öffentlichen Ämtern.« »Was hat er gesagt?« fragte Johnny blinzelnd. »Oh, er macht sich erst warm«, sagte Roger. Er wischte sich die tränenden Augen ab und stieß eine weitere Lachsalve aus. Johnny wünschte sich, es hätte auf ihn auch so erheiternd wirken können. »Dritte Säule«, brüllte Stilson, »wir werden die gesamte Umweltverschmutzung einfach ins Weltall befördern. Wir verpacken den Müll in Plastiksäcke, wir verpacken ihn in Mülltüten, wir schießen ihn zum Mars, zum Jupiter und den Ringen des Saturn. Wir werden reine Luft und sauberes Wasser haben und wir werden es in 6 Monaten haben.« Die Menge befand sich in Raserei. Johnny sah viele Leute darunter, die sich beinahe totlachten, wie Roger Chatsworth es gerade tat. Vierte Säule, wir werden alles Öl und alles Benzin haben, das wir brauchen. Wir werden aufhören, Spielchen mit diesen Arabern zu spielen und mal Tacheles reden. In diesem Winter hatte man eine alte Frau in Portsmouth erfroren in ihrer Wohnung im dritten Stock gefunden, da ihr die Gaswerke offenbar das Gas abgestellt hatten, weil sie ihre Rechnung nicht bezahlen konnte. Wir haben das Muskelschmalz, Freunde und Nachbarn, wir können es schaffen. Ist jemand da, der anderer Meinung ist? Nein, brüllte die Menge zurück. Letzte Säule, sagte Stilson und näherte sich dem Wagen. Er klappte den geschlossenen Deckel zurück und eine Dampfwolke stieg empor. Hot Dogs! Er holte mit zwei Händen Hot Dogs aus dem Wagen, in dem Johnny jetzt einen fahrbaren Dampfheizer erkannte. Er warf sie in die Menge, dann holte er weitere heraus. Hot Dogs flogen überall hin. Hot Dogs! Für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Amerika! Und wenn Sie Greg Stilson ins Repräsentantenhaus wählen, dann denken Sie daran! Hot Dog! Endlich tut einmal jemand etwas! Das Bild wechselte. Das Podium wurde von einer Gruppe langhaariger junger Männer abgebaut, die wie Roadies einer Rockgruppe aussahen. Drei weitere räumten den Abfall weg, den die Menge hinterlassen hatte. George Herman fuhr fort. Der demokratische Kandidat David Bowes nennt Stilson einen Witzbold, der versucht, einen Schraubenschlüssel in die funktionierende Maschine der Demokratie zu werfen. Harrison Fishers Kritik spricht eine deutlichere Sprache. Er bezeichnet Stilson als einen zynischen Marktschreier, der die ganze Idee einer Kandidatur als Unabhängiger, als Jahrmarktbudenbesitzer aufzieht. In seinen Reden bezeichnet er Stilson als das einzige Mitglied der amerikanischen Hotdog-Partei. Aber die Tatsachen sehen folgendermaßen aus. Die letzte CBS-Umfrage im dritten Bezirk in New Hampshire ergab 26% für David Bowes, Harrison Fisher mit 26 und den Einzelgänger Stilson mit unglaublichen 42%. Natürlich vergeht noch einige Zeit bis zum Wahltag und noch könnte sich etwas ändern. Aber vorerst hat Greg Stilson die Herzen, wenn nicht die Köpfe der Wähler des dritten Bezirks in New Hampshire für sich eingenommen. Der Fernseher zeigte ein Bild Hermans von der Taille aufwärts. Bisher hatte man seine Hände nicht sehen können. Jetzt hob er eine, sie hielt ebenfalls einen Hotdog, er biss davon ab. Das war George Herman. CBS News in Ridgway, New Hampshire. Walter Cronkite war wieder im Sendesaal der CBS zu sehen. Er kicherte. Hot Dogs, sagte er und kicherte erneut. Und so ist es eben. Johnny schaltete den Fernseher aus. Das kann ich einfach nicht glauben, sagte er. Ist dieser Kerl wirklich ein Kandidat? Ist das kein Witz? Ob es ein Witz ist oder nicht, ist eine Frage der persönlichen Interpretation, sagte Roger grinsend. Aber er kandidiert wirklich. Ich bin selbst Republikaner, als solcher geboren und aufgewachsen, aber ich muss zugeben, dieser Stilson macht mich an. Wissen Sie, dass er sich ein halbes Dutzend ehemaliger Motorradrocker als Leibwächter engagiert hat? Echte Stahleselreiter. Nicht gerade Hells Angels oder dergleichen, aber ich glaube, es sind doch verdammt harte Kerle. Er scheint sie bekehrt zu haben. Motorradrocker als Leibwächter, das gefiel Johnny nicht besonders. Rocker hatten die Aufsicht gehabt, als die Rolling Stones ihr Freikonzert auf dem Altamont Speedway in Kalifornien gegeben hatten. Das hatte nicht so gut funktioniert. Die Leute lassen das durchgehen? Eine Motorradgang? Nein, so ist es nun auch wieder nicht. Sie sind verdammt ordentlich hergerichtet und Stilson hat einen verdammt guten Ruf in Ridgway für sein Wiedereingliederungsprogramm fehlgeleiteter junger Menschen. Johnny grunzte zweifelnd. »Sie haben ihn gesehen«, sagte Roger und winkte zum Fernseher. »Der Mann ist ein Clown. So tobt er bei jeder Veranstaltung auf der Bühne herum. Er wirft seinen Helm in die Menge, er muss inzwischen über 100 verbraucht haben und verschleudert Hot Dogs. Er ist ein Clown, also was soll das alles? Vielleicht brauchen die Leute ab und zu einen Komiker zur Entspannung. Uns geht das Öl aus, die Inflation gerät langsam aber sicher außer Kontrolle, die Steuerlast des Einzelnen ist nie höher gewesen und wir sind offenbar dabei, einen schwachköpfigen Bauern aus Georgia zum Präsidenten zu wählen. Die Leute wollen mal was zum Lachen haben. Mehr noch, sie wollen einer Regierung die Zunge rausstrecken, die offenbar nicht imstande ist, irgendetwas zu ändern. Stilson ist harmlos. »Er ist im Orbit«, sagte Johnny, und sie lachten beide. »Wir haben eine ganze Menge verrückter Politiker«, sagte Roger. »In New Hampshire haben wir Stilson, der sich den Weg ins Abgeordnetenhaus mit Hotdogs pflastern will, na und? Drüben in Kalifornien haben sie Hayakawa. Oder nehmen sie unseren Gouverneur, Meldrum Thompson. Der wollte letztes Jahr die Nationalgarde von New Hampshire mit taktischen Atomwaffen ausrüsten. Das nenne ich einen Irren.« »Wollen Sie damit sagen, dass die Wähler im dritten Bezirk Recht haben, den Dorfdeppen zu wählen, sie in Washington zu repräsentieren?« »Sie verstehen nicht«, sagte Chatsworth geduldig. »Sehen Sie es mit den Augen der Wähler, Johnny. Die Leute im dritten Bezirk sind größtenteils Arbeiter und Geschäftsleute. Die ländlichen Gegenden des Bezirks fangen gerade an, sich ein wenig Touristikpotenzial aufzubauen. Diese Leute sehen David Bowes an und erblicken einen hungrigen kleinen Jungen, der auf der Basis von klugscheißerischem Geschwätz und einer vergänglichen Ähnlichkeit mit Dustin Hoffman gewählt werden möchte. Sie sollen annehmen, dass er ein Mann des Volkes ist, weil er Blue Jeans trägt. Und dann nehmen Sie Fischer. Mein Mann, wenigstens nominell. Ich habe für ihn und die anderen Kandidaten der Republikaner versucht, in New Hampshire Wahlkampfmittel aufzutreiben. Er ist schon so lange dabei, dass er wahrscheinlich denkt, die Kuppel des Kapitols würde in zwei Hälften bersten, wenn er nicht mehr da ist, um sie zu stützen. Er hatte in seinem ganzen Leben keinen originellen Gedanken. Er hat niemals etwas gegen die Parteilinie getan. Mit seinem Namen ist kein Stigma verbunden, weil er wahrscheinlich zu dumm ist, um irgendwie unlauter zu sein, wenngleich er möglicherweise Dreck am Stecken hat, der noch aus der Korea-Zeit stammt. Seine Reden sind so aufregend wie ein Artikel im Mitteilungsblatt des Klempnerverbandes. Die Leute wissen das alles nicht, aber manchmal spüren sie es. Die Vorstellung, dass Harrison Fischer irgendetwas tut, um sich sein Amt zu verdienen, ist einfach lächerlich. Also wählt man als Antwort darauf einen Irren? Chatsworth lächelte überheblich. Manchmal machen diese Verrückten ihre Arbeit ziemlich gut. Nehmen Sie Bella Abzug. Sie hat ein verdammt schlaues Gehirn unter ihrem albernen Hut. Aber selbst wenn sich Stilson in Washington ebenso verrückt benimmt wie in Ridgway, er mietet den Sitz ja nur 2 Jahre. Sie werden ihn 1978 rauswerfen und jemanden wählen, der die Lektion begriffen hat. Die Lektion? Roger stand auf. Man darf die Leute nicht zu lange für dumm verkaufen, sagte er. Das ist die Lektion. Adam Clayton Powell hat sie herausgefunden. Nixon und Agnew ebenfalls. Man darf die Leute einfach nicht zu lange für dumm verkaufen. Er sah auf die Uhr. Oh. Kommen Sie mit ins Haus, Johnny. Wir trinken etwas. Shelley und ich gehen später aus, aber für einen kurzen Drink haben wir noch Zeit. Johnny lächelte und stand auf. Okay, sagte er. Schon überredet.